Doku Tom. Zwei Hunde. Ein hungriger Hund lief durch den Dschungel von Ceylon, wie Sri Lanka damals noch hieß. Es war Monsun, so nennt man dort die Regenzeit. Die meisten Tiere hatten sich ein Versteck gesucht. In der Regenzeit regnet es nämlich mindestens einmal am Tag, wie aus Eimern. Stärkeren Regen, mehr oder dickere Regentropfen als zur Regenzeit im Urwald, findet man sonst nirgends auf der Welt. Der Hund hatte noch nichts zu fressen gefunden und auch keinen Unterschlupf, also war er ziemlich schlecht gelaunt, als er zu einem Tempel kam. Es war ein hinduistischer Spiegeltempel, in dem gläubige Menschen die Wände mit 1000 Spiegeln bedeckt hatten. Als der Hund also eintrat und in seinem neuen Versteck 1000 andere Hunde in den 1000 Spiegeln sah, wurde er sehr wütend. So viele Hunde waren ihm zuvor gekommen. Er stellte die Nackenhaare auf, fletschte die Zähne und knurrte böse. Da knurrten 1000 Spiegelbilder zurück, fletschten die Zähne und stellten die Nackenhaare auf. Nun bekam der Hund Angst. Er machte sich bereit zum Angriff und bellte außer sich vor Wut, und natürlich bellten sofort 1000 Spiegelbilder zurück. Der Hund drehte sich um und rannte zurück in den strömenden Regen. Er kam nie wieder an diesen furchtbaren und bösen Ort zurück. Ein anderer Hund kam nur wenige Tage später an denselben Ort. Auch er hatte nichts gefressen und war ganz nass vom Regen, der vom Himmel auf ihn herabstürzte. Als er den Tempel sah, freute er sich, ein Versteck gefunden zu haben, und rannte fröhlich hinein. Drinnen fand er 1000 fröhliche Spiegelbilder, und er freute sich, so viele Freunde gefunden zu haben. Also wedelte er freundlich mit dem Schweif, und seine 1000 Spiegelbilder wedelten freundlich zurück. Weil sie alle so freundlich waren, warf sich der Hund auf den Rücken vor Freude und lachte. All seine Spiegelbilder hatten sich auch auf den Rücken geworfen und lachten ihn an. Er spielte noch in dem Tempel, bis der Regen aufhörte, und er kam noch oft an diesen schönen und lustigen Ort zurück, um mit den 1000 Spiegelbildern zu spielen.